dich, geht grad nicht viel bei mir. Ich frag mich im Moment, warum bin ich kein Tier? Dann würde mein Kopf nicht von Fragen penetriert, für die ich keine Antworten kenne. Habt ihr's jetzt nicht kapiert? Ich studiere das Leben, mein Hauptfach sind Probleme. Der Dozent, das bist du, die Prüfer sind die Mädels. Die entscheiden über meine Laufbahn als Liebeskaufmann. Es wird von mir verlangt, dass ich einen Weg zu Ende lauf, Mann. Ich will das nicht, es gibt so viele davon. Wer will entscheiden, war der eine der Richtige oder der davor? Wie oft kommt es vor, dass man getane Schritte bereut? Ich wollte es für andere sein, doch bin ich nur mir selber treu. Ich habe viele enttäuscht, den faulen Zauber zerstört. Nach der Wahrheitsrede schaut dich in Augen, ganz verstört. Ich schon zerbrach mein Herz, jetzt fühle ich keinen Schmerz. Die Taubheit liegt über mir wie Gelächter über einem schlechten Scherz. Bin ich der glückbringende Aladdin aus Konstantinopel? Muss ich romantische Träume erfüllen wie ein Manta von Opel? Oder kann ich einfach so sein und leben wie ich bin? Nämlich berauschen wie Wein und frei wie der Wind. Vielleicht ist das alles falsch, was ich denke und sage. Trotzdem bleib ich dabei und werde niemals verzagen. Das Rad der Zeit dreht sich und kein Tag wird vergehen, an dem ich nicht aufstehe und das Kind hinterm Spiegel sehe. Vielleicht ist das alles falsch, was ich denke und sage. Trotzdem bleib ich dabei und werde niemals verzagen. Das Rad der Zeit dreht sich und kein Tag wird vergehen, an dem ich nicht aufstehe und das Kind hinterm Spiegel sehe. Es gibt einen Teil in mir, der Lust auf Sucht hat. Lust macht häufig krank, wenn man nie genug davon bekommen kann. Emotionen haben mein Leben im Griff, ich halte mich an meinem Stift. Er gibt mir den letzten Halt, wenn alle Stricke reißen. Das soll heißen, es geschieht oft. Ich produziere Papier wie Scheiße, jeden Tag aufs Neue gehe ich drauf los wie Tramper auf Reisen. Und ich kann die Zeilen schon nicht mehr zählen, schon gar nicht die Worte. An jedem Ort, an dem ich bin, finde ich neue Spuren und Toren. Und es hört nicht auf, alles wird irgendwie Mittelmaß. Deshalb habe ich oft an neuen Dingen nicht sehr lange Spaß. Ich übe darum zu sehen, was zwischen den Zeilen steht, geschrieben auf Papier oder wenn es als Mensch vor mir steht. So bewege ich mich im Raum, angetrieben von brautschen Kräften. Irgendwelche Blutsauger berauben mich meiner Körpersäfte. Ihr Ziel ist, meine Zeit an ihr Leben dran zu hängen, weil sie offensichtlich sehr an ihrem Luxusleben hängen. Ich mache Rapmusik nicht einfach so, es hat was zu bedeuten. Nimm nicht, dass ich Leute nicht leiden kann, die sich mir beugen und mich zu ihrem Held machen. Ich hab einfach satt, mir Gedanken darüber zu machen, ob man mich mag oder hasst. Vielleicht ist das alles falsch, was ich denke und sage. Trotzdem bleib ich dabei und werde niemals verzagen. Das Rad der Zeit dreht sich und kein Tag wird vergehen, an dem ich nicht aufstehe und das Kind hinterm Spiegel sehe. Vielleicht ist das alles falsch, was ich denke und sage. Trotzdem bleib ich dabei und werde niemals verzagen. Das Rad der Zeit dreht sich und kein Tag wird vergehen, an dem ich nicht aufstehe und das Kind hinterm Spiegel sehe.